standen wir an diesem Baum, an dem verfluchten Straßenrand und hielten Sonnenblumen und Kerzen in der Hand. Wir sahen uns an und konnten es einfach nicht fassen. So tragisch und so sinnlos musstest du dein Leben lassen. Danke, mein Freund, dass es dich gab. Wir werden uns wiedersehen. In unseren Herzen wirst du immer den Weg weiter mit uns gehen. Die Lücke, die du hinterlässt, kann kein Mensch ermessen. Danke, mein Freund, dass es dich gab. Wir werden dich nie vergessen. Es kommt der Tod und fragt nicht lang, greift zu mit harten Händen. Doch warum so viel zu früh musste dein junges Leben enden? Ich hoffte noch auf einen Irrtum oder es wär nur ein böser Traum. Und jetzt steig ich auf Sonnenblumen und deinem Baum. Danke, mein Freund, dass es dich gab. Wir werden uns wiedersehen. In unseren Herzen wirst du immer den Weg weiter mit uns gehen. Die Lücke, die du hinterlässt, kann kein Mensch ermessen. Danke, mein Freund, dass es dich gab. Wir werden dich nie vergessen. Doch wo du jetzt gerade bist, ich weiß, du kannst uns sehen. Und ich bin sicher, du wirst schon mit Ian und Lemmy einen heben. Und Wotan fragt, wer ist der Kerl, der da mehr als ich verträgt? Das ist unser guter Pauke, der selbst die Götter in Zechen schlägt. Wir werden dich nie vergessen. Das ist ja wieder, ich musste mal in den Getränkehandel gehen, da haben sie bestimmt, aber das muss Späti sein, der ist lieblich. Das ist 1:1 der gleiche. Ja, das ist hier bei uns im BSK bei Getränkegröschke, wisst ihr, das wird bei euch sehen. Aber, guck mal kurz nach, ich werde ihn mal googeln. Wie lange geht denn dein Konzert? Ja, da, deine Remi-Demi-Musiker. Dann, ja, würde ich warten auf die wahrscheinlich in Hölle, damit wir uns mal richtig eben hinter der Rüstung knistern können, beziehungsweise uns mal richtig bettfertig machen können. Ey, da geht mir ja der Hut hoch, der Türke soll zurück. So, jetzt hat gerade auf dem Mike Solo Türken geglichen, jetzt gucken wir alle an. Naja, vielleicht kannst du ja wenigstens eh ins Bier trinken. Muss ich ja nicht lange bleiben. Wenn du um 3 kommst, 5, halb 6 oder nach Hause, drin in der Dette, bist du wieder fit, nächsten Tag.